Kundgabe 759. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.01.1939. Geistige Aufgabe der Lebewesen. Inneres Schauen. Wende deinen Blick nur immer nach oben, so wird dein Denken und Wollen stets recht geleitet sein. Es ist die Seele so oft in Gefahr, wankelmütig zu werden, und immer wieder muss der Herr in größter Geduld sich dieser annehmen und sie hinweisen, den Glauben zu festigen. Denn nur im schwachen Glauben liegt der Grund der Mutlosigkeit und des Denkens, das die Seele bedrückt. Es ist für die Seele eine Art Zwang, dass sie, um den Glauben zu stärken, zeitweise in einer Depression gehalten wird. Denn sie ringt in dieser umso eifriger. Belästigt sie doch dieser Zustand, aus dem sie sich zu befreien sucht. Den Nutzen und Segen der vielen kleinen Widerstände und Misshelligkeiten des täglichen Lebens zu erkennen, würde für euch so beruhigend sein. Darum gebt euch voll Vertrauen der göttlichen Führung hin, und ihr habt nimmer Anlass, zu bangen und schwachgläubig zu werden. Und in dieser Gewissheit empfange, was dir an geistigen Belehrungen heut zugeht. Jedes noch so kleine Wesen ist in der Schöpfung Gottes notwendig. Doch ist dem Menschen nicht bekannt, welcher Art und Zweck seine Aufgabe ist. Die äußere irdische Tätigkeit kann wohl bei vielen beobachtet werden. Doch die geistige Tätigkeit, die der eigentliche Zweck der vielen kleinen Lebewesen ist, bleibt den Menschen verborgen und wird erst erkannt werden nach Ablegen des Fleischleibes. Könntet ihr Menschen einen Blick tun in das Reich der tätigen Geisterwelt, ihr würdet des Staunens kein Ende finden. Und doch liegt es sogar in eurer Macht und in eurem Willen, euch die Fähigkeit anzueignen, das Verborgene erschauen zu können. Um die Tätigkeit aller, auch der kleinsten Wesen erkennen zu können, genügt ein Sich-Versenken in die Herrlichkeiten der Schöpfung Gottes. Ein felsenfester Glaube an Gottes Liebe und Allmacht und ein williges Öffnen des Herzens. Und die Bilder werden klar sichtbar im Herzen des Menschen sich spiegeln, und das Erdenkind wird vernehmlich die Erklärung hören, das geistige Auge wird sich erschließen und der Herr selbst belehret, wo tiefe Sehnsucht nach Wahrheit und Wissen vorhanden ist. Und ihr werdet erkennen die rastlose Tätigkeit auf Erden und im Jenseits. Ihr werdet sehen, dass ein jedes Wesen seine Aufgabe zu erfüllen hat, die sich geistig noch weit mehr auswirkt als irdisch. Ob zwar letzte Tätigkeit gleichfalls zum Bestehen der Gesamtschöpfung erforderlich ist. Denn es ist nicht das kleinste Wesen zwecklos oder unnütz geschaffen. Es nehmen alle Geschöpfe die geistigen Strömungen wahr und leiten sie ständig weiter, so dass sie gleichsam als Empfänger und Vermittler der Geisteskraft ihre Aufgabe erfüllen und in der Gesamtschöpfung als Elektronen unentbehrlich sind. Amen.